Wie komme ich hierher? Der Vorberg des Musa Dagh ist erstiegen. Gabriel Bagradian wendet sich um und sieht, woher er kommt. Das Haus leuchtet mit seinen grellen Mauern und dem flachen Dach zwischen den Eukalyptusbäumen des Parks. Und die Kirche von Johonoluk weiter unten im Tal grüßt ihn deutlich mit ihrer großen Kuppel und dem spitzhütigen Seitentürmchen. Diese massig ernste Kirche und die Villa Bagradian gehören zusammen. Gabriels Großvater, der sagenhafte Stifter und Wohltäter Avetis Bagradian, hat beide vor 50 Jahren erbaut. Er, der Begründer jenes bekannten Stambuler Welthauses, das in Paris, London und New York Niederlassungen besaß, residierte Jahr für Jahr in der Villa oberhalb der Ortschaft Johonoluk am Musa Dagh. Gabriel wurde unten in dem Hause geboren und hat so manchen langen Kindheitsmonat dort verbracht, bis zu seinem 12. Jahr. Dieses frühere Leben gleicht einem vorgeburtlichen Dasein, dessen Erinnerungen mit unwillkommenen Schauern die Seele ritzen. Als er vor einigen Wochen den Kindheitsberg zum ersten Mal wieder sah, die dunkelnde Kammlinie gegen den Abendhimmel, da durchflutete ihn eine unbeschreibliche Empfindung, schreckhaft und angenehm zugleich. War es der erste Atemzug einer Ahnung? 23 Jahre Europa. Paris. 23 Jahre der völligen Assimilation. Sie gelten doppelt und dreifach. Sie löschen alles aus. Nach dem Tod des Alten flieht die Familie diesen orientalischen Winkel. Der Hauptsitz der Firma bleibt nach wie vor in Stambul, doch Gabriels Eltern leben jetzt mit ihren beiden Söhnen in Paris. Der ältere Bruder, auch er heißt Avetis, kehrt aber rasch als Mitchef des Importhauses in die Türkei zurück. Gabriel geht in Paris aufs Gymnasium und studiert an der Sorbonne. Und doch, ich darf als Gelehrter und Schöngeist leben. Als Archäologe, Kunsthistoriker und Philosoph. Und er empfängt im Übrigen eine Jahresrente, die ihn zum freien, ja wohlhabenden Mann macht. Sehr jung noch heiratet er die Französin Juliette. Nun ist Gabriel Franzose mehr denn je. Dennoch vergisst er sich nicht ganz und veröffentlicht den einen oder anderen seiner wissenschaftlichen Aufsätze in armenischen Zeitschriften. Auch bekommt sein Sohn Stefan mit 10 Jahren einen armenischen Studenten, Samuel Avakian, zum Hofmeister, damit dieser ihn in der Sprache seiner Väter ausbilde. Sieht es nicht so aus, als seien alle Probleme gelöst und die endgültige Lebensform gefunden? Gabriel ist 35 Jahre alt, Juliette 34, Stefan 13, als ein Eilbrief Avetis Bagradians den Umschwung des Schicksals bringt. Der ältere Bruder fordert Gabriel auf, nach Johonoluk zu kommen. Er sei ein todkranker Mann und nicht mehr fähig, das Unternehmen zu leiten. Gabriel entschließt sich, nicht nur Juliette, sondern auch Stefan und Avakian mit auf die Reise zu nehmen. Die Aussicht auf etwas Neues lockt sie. Während sie auf hoher See sind, prasseln die Kriegserklärungen der Staaten aufeinander. Erreicht sie ein Telegramm mit der Todesnachricht Avetis. Als sie den Landungskai von Beirut betreten, haben in Belgien, auf dem Balkan und in Galizien schon die ersten Kämpfe begonnen. An eine Heimkehr nach Frankreich ist nicht mehr zu denken. Sie sitzen fest. Wie komme ich hierher? Hier, auf dem schmalsten Punkt des ganzen Küstengebirges, der Taille des Musa Dagh, glaubt Gabriel, jeden Stein und jeden Busch zu kennen. Von allen Bildern seiner Kindheit hat sich dieser Ort am tiefsten in sein Gedächtnis eingestanzt. Die uralten Dinge, in 23 Pariser Jahren überwunden. Sie müssen wieder eingebürgert werden. Die 40 Tage des Musa Dag. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Erster Teil, das Nahende und die Kämpfe der Schwachen. Stefan, was tust du hier? Wo ist Monsieur Avakian? Mama hat mir erlaubt, allein spazieren zu gehen. Monsieur Avakian ist heute frei. Wir lernen ja am Sonntag nicht. Wir sind hier nicht in Frankreich, Stefan, sondern in Syrien. Das nächste Mal darfst du nicht ohne Aufsicht in den Bergen herumklettern. Welche Gegenstände lernst du jetzt mit Herrn Avakian? Wir haben vor einiger Zeit Griechisch zu lesen begonnen. Dann lernen wir auch Physik, Geschichte, Geografie. Geografie. Mit welchem Weltteil beschäftigt ihr euch gerade? Die Geografie von Kleinasien und Syrien. Wärst du imstande, vom Musa Dag hier eine Karte zu zeichnen? Oh ja, Papa. In deinem Zimmer hängt noch eine Karte von Onkel Avitis. Antiochia und die Küste. Man muss nur den Maßstab vergrößern und alles, was fehlt, ergänzen. Wirst du wirklich in den Krieg gehen, Papa? Ja, ich erwarte jeden Tag den Befehl. Muss das sein? Es geht nicht anders, Stefan. Alle türkischen Reserveoffiziere müssen einrücken. Wir sind aber keine Türken. Und warum haben sie dich nicht gleich einberufen? Das heißt, dass die Artillerie vorläufig nicht genügend Geschütze hat. Wenn die neuen Batterien aufgestellt sind, wird man alle Reserveoffiziere einberufen. Und wohin werden sie dich schicken? Ich gehöre zur 4. Armee in Syrien und Palästina. Und wir? Es wäre am besten, wenn ich es versuchte, euch über Stambul nach der Schweiz zu bringen. Leider aber ist Stambul auch schon Kriegsschauplatz. Nein, nicht in die Schweiz. Lass uns hier, Papa. Bitte, lass uns hier. Wir werden sehen. Komm. Wir müssen uns beeilen, um wenigstens die zweite Hälfte der Messe noch zu hören. Effendi? Aber Kern. Gehen Sie nur voraus in die Kirche, Stefan. Ihre Mutter erwartet Sie. Mhm. Effendi, ich will Ihnen nur mitteilen, dass man Ihre Pässe eingefordert hat. Reisepass und Inlandpass. Drei Beamte von Antiochia sind gekommen. Und was haben Sie getan? Madame hat den Beamten alles ausgefolgt. Auch den Inlandspass? Ja, auch den Tesqueret. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich heute oder morgen zu meinem Kader nach Aleppo einberufen werde. Ich glaube nicht, dass es Ihre Einberufung nach Aleppo bedeutet, Effendi. Auch ich habe meinen Pass abliefern müssen. Das heißt, Sie werden zur Musterung nach Antiochia müssen, lieber Avakian. Diesmal ist es kein Spaß, aber seien Sie nur ruhig. Wir werden die Militärsteuer für Sie halt noch einmal leisten. Ich brauche Sie für Stefan. Wenn ich auch noch jung bin. Dr. Altoni, Apotheker Krikor und Pastor Nohudian sind gewiss nicht mehr kriegsdienstpflichtig und auch ihn hat man den Tesqueret abgefordert. Wissen Sie das genau? Was sind das für behördliche Organe? Welche Gründe haben Sie angegeben? Ich habe große Lust, mit Ihnen ein Wort zu reden. Bei frischem Tempo kann ich um die Mittagsstunde im Amtslokal in Antiochia sein. Treten Sie ein. Gabriel Bagradian. Oh, die hochansehnliche Familie Bagradian ist uns bekannt. Einigen Bürgern meiner Heimat, darunter auch mir, wurden heute die Pässe abgenommen. Handelt es sich um eine Verfügung Ihrer Behörde? Wissen Sie von ihr? Ja, gewiss. Die Inlandpässe. Es handelt sich hierbei nicht um eine selbstständige Verfügung der Regierungsbehörde, sondern um einen Erlass seiner Exzellenz des Herrn Ministers des Inneren, Talat Bey. Ich habe mein Leben im Ausland in Paris zugebracht. Es ist uns bekannt, Effendi. Ich bin daher an Freiheitsberaubung nicht sehr gewöhnt. Sie überschätzen die Sache, Effendi. Wir haben Krieg und befinden uns hier im Etappengebiet der 4. Armee. Eine gewisse Aufsicht über den Verkehr ist unbedingt geboten. In ganz Europa ist es jetzt nicht anders als bei uns. Wenn ich nicht irre, Effendi, stehen Sie im Militärverhältnis? Sie sind Militärperson im Stande der Beurlaubung gewissermaßen. Ein Tesqueret kommt somit für Sie auch gar nicht in Betracht. Aber meine Frau und mein Sohn sind französische... Der Krieg hat in allen Belangen Wandel geschaffen. Hoffentlich zwingen keine Vorkommnisse die Regierung dazu, gewissen Bevölkerungsteilen ihre unnachsichtige Strenge zu zeigen. Als Gabriel Bagradian in die Bazarstraße von Antiochia einbog, ging sein Herz noch immer schneller. Der Bazar riss ihn mit. Er sah meist Armenier vor ihren Läden und Verkaufsständen stehen. Geldwechsler, Teppichhändler, Juweliere. Dies also sind meine Brüder? Diese verschlagenen Gesichter, diese irisierenden Augen, die auf Kundschaft lauern? Aber war Großvater ehemals etwas anderes als solch ein Bazarhändler? Wer noch weitblickender, begabter, energischer. Und hatte er es nicht dem Großvater allein zu verdanken, dass er nicht so sein musste wie dieser und wie jene hier? Jesus Christus, kann man denn nicht ein Mensch an sich sein? Der unaufhaltsam gleichmäßige Menschenstrom des Bazars machte ihm die Heimat streitig. Er spürte es, obgleich die in sich versunkenen Gesichter ihn gar nicht anblickten. Und der junge Medül? Gabriel glaubte jetzt mit einem Schlag zu erkennen, dass dessen Höflichkeit eine einzige Impertinenz war. Ja, mehr als das. Hass. In gebildete Formen verkleideter Hass. Und derselbe Hass umflutete ihn hier. Dann stand er vor dem Haus des alten Aga Rifat Bereket. Der Türke war ein Freund des Hauses Bagradian, noch aus dessen Urzeit. Aus den glorreichen Tagen des alten Avitis. Gabriel Bagradian, ich bin in deiner Schuld. Du erweist mir heute zum dritten Mal die Ehre. Schon längst wäre ich verpflichtet gewesen, dir in deinem Haus meine Aufwartung zu machen. Aber du siehst dich. Ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Und mir steht eine große und dringende Reise bevor, für die ich meine Glieder schonen muss. Vergib mir also. Hier habe ich schon seit ein paar Tagen diese beiden Kleinigkeiten für dich vorbereitet. Die eine Münze, die silberne, die hat vor 1000 Jahren jener armenische König schlagen lassen, der einen ähnlichen Namen trug wie deine Familie, Aschot Bagratuni. Die andere, die goldene, ist hellenischen Ursprungs. Du kannst die Inschrift auch ohne Vergrößerungsglas entziffern. Dem Unerklärlichen in uns und über uns. Du beschämst mich, mein Vater. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dankbar erweisen soll. Dem Unerklärlichen in uns und über uns. Was für philosophische Menschen müssen das gewesen sein, die mit solchen Geldstücken gezahlt haben? Wir sind tief gesunken. Ja, du hast recht. Wie tief sind wir gesunken? Der Mensch als frecher Nachäffer Gottes, als Techniker, verfällt dem Atheismus. Das ist der wahre Grund dieses Krieges, in welchen uns die Abendländer hineingerissen haben. Zu unserem Unheil. Denn was haben wir dabei zu gewinnen? Und sie haben die Türkei mit ihrer gefährlichsten Seuche angesteckt, dem Völkerhass. Es ist die böseste Lehre, die eigene Schuld im Nachbarn zu suchen. Gott segne dich. Die eigene Schuld im Nachbarn suchen. Diese Lehre beherrscht Europa. Hilf mir, welche Absichten hat die Regierung? Du willst die Absichten der Regierung erkennen. Ich weiß nur, dass die Atheisten in Stambul den nationalen Hass für ihre Zwecke brauchen. Denn das tiefste Wesen der Gottlosigkeit ist Furcht und die Ahnung des verlorenen Spiels. Und so errichten sie in jeder kleinen Stadt Nachrichtenhallen, um ihren bösen Willen zu verbreiten. Es ist gut, dass sie zu mir gekommen ist. Wenn es nur um mich ginge. Ich hätte die meinigen nach dem Ausland oder wenigstens nach Stambul bringen sollen. Nun aber hat man uns die Pässe abgenommen und vom Minister des Küstenbezirks, dem Kaimakam, habe ich nichts Gutes zu erwarten. Ich möchte dich ernstlich davor warnen, mit deiner Familie nach Stambul zu reisen. Auch wenn du die Möglichkeit dazu hättest. Niemand kann wissen, wie weit die Regierung gehen wird. Aber dass zuallererst die Großen und Angesehenen eures Volkes zu leiden haben werden, das ist sicher. Und ebenso sicher ist es, dass man in einem solchen Fall mit Anklagen und Verhaftungen gerade in der Hauptstadt beginnen wird. Sprichst du nur Vermutungen aus oder hast du Anhaltspunkte für deine Warnung? Ja, ich habe Anhaltspunkte. Aber was sollen wir tun? Wenn ich dir raten darf, so kehre in dein Haus in Johanoluk zurück. Verweile dort in Frieden und warte ab. Vertraue und schweige. In der großen Haushalle der Villa Bagradian hing die alte schmiedeeiserne Laterne von der Höhe herab und erfreute mit ihrem matten Licht Gabriels Herz. In einer unbegreiflichen Verflechtung des Bewusstseins wurde sie zu seiner Mutter. Nicht die ältere Dame, die ihn in einer charakterlosen Pariser Wohnung mit einem Kuss empfangen hatte, wenn er aus dem Gymnasium kam, sondern jene schweigsame Milde aus Tagen, die wesenloser waren als Träume. Möge ich für deine Seele zum Opfer werden. Hatte sie wirklich diese abendlichen Worte gesprochen? Über sein Kinderbett gebeugt? Gabriel? Ich wollte dich nicht wecken, Juliet. Habe mir aber gewünscht, dass du von selbst aufwachst. Du hättest mich ruhig wecken können. Du weißt es ja, für nächtliche Plaudereien bin ich immer zu haben. Ich habe hin und her gedacht. Ich hätte dich nicht losreißen, nicht in ein fremdes Verhängnis stürzen dürfen. Es wäre das Beste, du würdest dich retten. Wir sollten uns scheiden lassen. Habe ich dir wehgetan, dich gekränkt, dich eifersüchtig gemacht? Nie bist du gütiger zu mir gewesen als in diesen letzten Tagen. Doch umso schrecklicher. Juliette, du musst ernst nehmen, was ich sage. Terda Higasun wird alles tun, um unsere Scheidung so schnell wie möglich durchzuführen. Und die türkische Behörde macht bei solchen Dingen keine Schwierigkeiten. Aber dann bist du frei. Keine Armenierin mehr. Wir reisen nach Aleppo. Dort stellst du dich als Europäerin unter den Schutz eines Konsuls. Des Amerikanischen, des Schweizerischen, gleich viel. Stefan kommt mit dir. Ihr werdet ungehindert die Türkei verlassen dürfen. Mein Vermögen und meine Einkünfte werde ich natürlich auf euch überschreiben. Und diesen Wahnsinn meinst du wirklich ernst? Wenn alles vorüber ist und ich noch lebe, dann komme ich ja wieder zu euch. Und gestern haben wir noch in aller Ruhe besprochen, was geschehen soll, wenn du einberufen wirst. Gestern war alles falsch. Unterdessen aber hat sich die Welt verändert. Was hat sich verändert? Die Geschichte mit den Pässen, wir werden neue bekommen. Was sich tatsächlich verändert hat, ist vielleicht sehr wenig. Aber das kommt plötzlich wie ein Wüstensturm. Nein, das kannst du nicht verstehen. Juliette, wer niemals um seiner Rasse willen gehasst worden ist, kann das nicht begreifen. Ich glaube an all deine Gefahren nicht. Aber selbst wenn eine Gefahr droht, glaubst du wirklich, ich würde so feig und gemein sein, davonzulaufen und dich sitzen zu lassen? Das täte ich nicht einmal dann, wenn ich dich nicht mehr gern hätte. Gabriel Bagradian hatte eine Anzahl von Briefen nach Stambul geschrieben. An seine ehemaligen Freunde unter den Jungtürken. Von der Antwort machte er die Zukunft abhängig. War in der Hauptstadt alles beim Alten geblieben, so wollte er trotz der Warnung des Aga Rifat Bereket die Reise nach der Hauptstadt auch ohne den notwendigen Pass wagen. erfolgte aber eine böse Antwort oder gar keine. So hatten sich die Befürchtungen des alten Türken als wahr erwiesen. Gabriel verließ täglich am Morgen das Haus. Doch er machte keine Spaziergänge auf den Musa Dagh mehr, sondern wanderte durch die Ortschaften. Er wollte die Menschen dieser Welt auf das Genaueste kennenlernen. Ter Haigersun war der gregorianische Hauptpriester des ganzen Bezirks. Zu seinem Wirkungskreis gehörten auch noch die Ortschaften mit gemischter Bevölkerung und die kleinen armenischen Gemeinden der türkischen Marktflecken Svetja und El Eskel. Ich bedauere es sehr, hochwürdiger Herr, dass ich Sie niemals in meinem Hause begrüßen darf. Ich bedauere es mehr als Sie, Effendi. Ich war vor einigen Tagen in Antiochia und habe dort mancherlei in Erfahrung gebracht. Die Menschen unserer Dörfer kommen nur selten nach Antiochia. Und das ist gut. Sie leben in ihren eigenen Grenzen und wissen wenig von den Dingen da draußen. Wie lange werden Sie noch in Ihren Grenzen leben können, Ter Haigersun? Was geschieht zum Beispiel, wenn alle unsere Führer und Vornehmen in Stambul verhaftet werden? Sie sind bereits verhaftet worden. Seit 3 Tagen schon sitzen sie in den Gefängnissen von Stambul. Und es sind sehr, sehr viele. Wirklich verhaftet? Ich hätte früher zu Ihnen kommen sollen, Ter Haigersun. Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich abgequält habe, um zu schweigen. Nein, Sie haben sehr wohl getan, zu schweigen. Und wir müssen weiter schweigen. Wäre es nicht vorteilhafter, die Menschen hier auf die Zukunft vorzubereiten? Ich kenne die Zukunft nicht. Doch ich kenne die Gefahren von Angst und Panik in einem Gemeinwesen. Die Angst ist das sicherste Mittel, den Feind zum Mord aufzureizen. Aber ist es nicht sündhaft und sogar noch gefährlicher, dem Volk die Klarheit über sein Schicksal vorzuenthalten? Wie lange kann sich dieses Schicksal verheimlichen lassen? Noch dürfen die Zeitungen über all diese Dinge nicht schreiben, damit das Ausland nichts erfahre. Im Frühjahr ist auch die Arbeit groß und unsere Leute haben keine Zeit und kommen wenig herum. So kann uns mit Gottes Hilfe die Angst noch eine Weile erspart bleiben. Einmal aber wird es kommen, früher oder später. Unsere Soldaten entwaffnet, unsere Führer eingesperrt. Unter den Festgenommenen ist auch Vartkes, der Herzensfreund von Talat und Enver Pascha. Einen Teil hat man verschickt. Vielleicht sind sie schon tot. Alle armenischen Zeitungen wurden eingestellt. Alle Geschäftshäuser und Läden geschlossen. Und während wir hier miteinander sprechen, hängen auf dem Platz vor dem Kriegsministerium 15 unschuldige armenische Männer an 15 Galgen. Was bedeutet dieser Wahnsinn? Wer kann das verstehen? Ich verstehe nur, dass die Regierung gegen unser Volk einen Schlag plant, wie ihn selbst Sultan Abdul Hamid nicht gewagt hat. Und sind wir denn wirklich ganz machtlos? Müssen wir wirklich den Kopf schweigend hinhalten? Machtlos sind wir. Den Kopf müssen wir hinhalten. Schreien dürfen wir vielleicht. Europa wird es nicht dulden. Sie sehen uns mit fremden Augen. Es gibt heute 2 Europa. Die Deutschen brauchen die türkische Regierung mehr, als diese sie braucht. Und die anderen können uns nicht helfen. Sie sind der geistliche Hirte von vielen tausend Seelen. Und Ihre ganze Kunst besteht darin, dass Sie den Leuten die Wahrheit vorenthalten. So wie man Kindern und Greisen ein Unglück verschweigt, um sie zu schonen. Ist das alles, was Sie für Ihre Herde tun? Was tun Sie noch? Ich bete. Beten Sie, Ter Haigersun, beten Sie. Aber man muss Gott auch unterstützen. Zwischenspiel der Götter 1. Dr. Johannes Lepsius wird in ein besonderes Apartment geführt. Es ist das Hauptquartier Enver Paschas im Ministerium des Innern. Um dieser einen Stunde willen hat Dr. Lepsius die Strapazen der Reise auf sich genommen, ist er von Potsdam nach Konstantinopel gekommen, hat er Tag für Tag hier unermüdlich den deutschen Botschafter belagert und nicht nur diesen, sondern die Vertreter aller neutralen Mächte. Um dieser einen Stunde willen hat er jeden Deutschen oder Amerikaner, der aus dem Innern kam, in allen möglichen Quartieren aufgesucht und um Details angebettelt, hat die verschiedensten Ordensleute belästigt, hat auf wohlbedachten Umwegen, um den Spitzeln zu entgehen, sich mit armenischen Freunden in verborgenen Zimmern getroffen. Dies alles nur, um für die große Begegnung wohlgerüstet zu sein. Dreimal wurde sie zugestanden und dreimal wieder abgesagt. Ich achte die Deutschen sehr hoch. Sie sind ohne Zweifel das erstaunlichste Volk der Welt. In diesem Kriege leisten sie Unübertreffliches. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich einen deutschen Herrn hier bei mir begrüßen darf. Exzellenz, besitzen in Deutschland eine große Anzahl von ergebenen Bewunderern. Man erwartet von ihnen weltbewegende Taten. Exzellenz, wissen sicherlich, dass ich nicht auf eigene Faust hierher gekommen bin, sondern als Vorsitzender der Deutschen Orientgesellschaft, der ich über gewisse Vorgänge Bericht zu erstatten habe. Das Auswärtige Amt, ja der Herr Reichskanzler selbst, nimmt an meiner Mission lebhaften Anteil. Nach meiner Rückkehr werde ich zur Information der Abgeordneten und der deutschen Presse einen Vortrag im Reichstag über die armenische Frage halten. Ich komme in meiner Not zu Ihnen, Exzellenz, weil ich überzeugt bin, dass ein Feldherr Ihres Ranges, ein Held, nichts tut, was seinen Namen in der Geschichte verdunkeln könnte. Obwohl mich 1000 wichtige Angelegenheiten in Anspruch nehmen, bin ich bereit, Ihnen hier jede Zeit zu widmen und jede gewünschte Auskunft zu erteilen. Seitdem meine Freunde und ich die Regierung leiten, waren wir immer bestrebt, der armenischen Glaubensgemeinschaft jegliche Förderung und unbedingte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es liegen alte Verabredungen vor. Die armenische Milet hat unsere Revolution aufs Lebhafteste begrüßt und alle erdenklichen Schwüre geleistet, uns die Treue zu bewahren. Diese Schwüre haben sie dann über Nacht gebrochen. Wir drückten beide Augen zu, so lange wie möglich, solange die osmanische Nation, das Staatsvolk, nicht gefährdet war. Wir leben doch in der Türkei, nicht wahr? Als sich aber nach Kriegsausbruch die Fälle von Hochverrat, Felonie, subversiver Gesinnung mehrten, als die Desertion schauderhaft überhand nahm, als es zur großen Revolte von Zeytun kam, da waren wir zu Gegenmaßregeln gezwungen, wenn wir nicht das Recht verlieren wollten, eine Volksregierung zu sein und Krieg zu führen. Der Aufruhr von Zeytun war einer der größten und infamsten Revolten in der Geschichte des türkischen Reichs. Der Kampf mit den Insurgenten hat unsere Truppen leider schwere Verluste gekostet, wenn ich sie Ihnen auch auswendig nicht nennen kann. Ich habe über Zeytun andere Berichte als Exzellenz. Meine Berichte sprechen von keinem Aufruhr in der dortigen Bevölkerung, sondern von monatelanger Herausforderung und Bedrückung durch die Bezirks- und Sandschak-Behörden. In ihnen ist von einem Nichts die Rede, das ein stärkeres Polizeiaufgebot hätte bereinigen können. Während in der militärischen Assistenz von einigen tausend Mann für jeden gerechten Menschen die vorgefasste Absicht deutlich wird. Sie wurden mit falschen Informationen bedient. Darf ich die Herkunft Ihrer Berichte erfahren, Herr Lepsius? Ich kenne die genauen Memoranden verschiedener deutscher Konsuln. Ich besitze Aufzeichnungen von Missionaren, die Augenzeugen der grauenhaftesten Vorgänge waren. Und schließlich empfing ich ein lückenloses Bild von der Lage durch den amerikanischen Botschafter, Mr. Morgenthau. Mr. Morgenthau ist Jude und die Juden stehen immer fanatisch auf Seiten der Minderheit. Es kommt nicht auf Morgenthau an, Exzellenz, sondern auf Tatsachen. Und die Tatsachen werden und können Sie nicht leugnen. 100.000 Menschen sind bereits auf dem Weg der Verschickung. Die Behörden sprechen nur von Umsiedlung. Ich behaupte, dass dies, gelinde gesagt, ein Wortmissbrauch ist. Kann man ein Volk von Bergbauern, von Handwerkern, Städtern, Kulturmenschen mit einem Federstrich in der mesopotamischen Wüste und Steppe ansiedeln, in einer ozeanweiten Einöde, die sogar von den Beduinenstämmen geflohen wird. Und selbst dieses Ziel ist doch nur eine Finte. Denn die Ortsbehörden richten die Deportation so ein, dass die Elenden schon während der ersten 8 Tagesmärsche durch Hunger, Durst, Krankheit umkommen oder wahnsinnig werden. Dass man die widerstandsunfähigen Knaben und Männer durch Kurden oder Banditen, wenn nicht gar durch Militär, umbringen lässt. Dass die jüngeren Mädchen und Frauen der Schändung und Verschleppung geradezu aufgedrängt werden. Ja, sehr bedauerliche Dinge, ja. Aber ich werde Ihnen eine Gegenfrage stellen, Herr Lepsius. Deutschland besitzt glücklicherweise keine oder nur wenig innere Feinde. Aber gesetzt den Fall, es besäße unter anderen Umständen innere Feinde, nehmen wir an, Franco-Elsässer, Polen, Sozialdemokraten, Juden, und zwar in größerer Menge, als das der Fall ist. Würden Sie da, Herr Lepsius, nicht jegliches Mittel gutheißen, um Ihre schwer kämpfende, durch eine Welt von äußeren Feinden belagerte Nation vom inneren Feinde zu befreien? Würden Sie es dann auch so grausam finden, wenn man die für den Kriegsausgang gefährlichen Bevölkerungsteile einfach zusammenpackte und in entlegene, menschenleere Gebiete verschickte? Wenn die Regierenden meines Volkes ungerecht, gesetzlos, unmenschlich gegen ihre Landsleute von anderem Stamm oder anderer Gesinnung vorgingen, so würde ich mich im selben Augenblick von Deutschland lossagen und nach Amerika ziehen. Ja. Traurig für Deutschland, wenn andere auch so denken wie Sie. Ein Zeichen, dass Ihrem Volk die Kraft fehlt, seinen nationalen Willen rücksichtslos durchzusetzen. Der Vergleich stimmt nicht. Gewiss, der Vergleich stimmt nicht. Doch er fällt zu unseren Gunsten aus. Wir Türken haben es 100-mal schwerer, uns zu behaupten, als ihr Deutsche. Es handelt sich hier nicht um den Schutz vor einem inneren Feind, sondern um die planvolle Ausrottung einer anderen Nation. Exzellenz, ich werde es wagen, Sie auf verschiedene Übelstände aufmerksam zu machen, die Sie sich selbst vielleicht noch nicht ganz klar gemacht haben, was bei der Amtsüberlastung eines Oberbefehlshabers selbstverständlich ist, natürlich. Exzellenz, ohne die armenische Milet ist das türkische Reich wirtschaftlich, kulturell und infolgedessen auch militärisch verloren. Warum? Ich will gar nicht vom Handel reden, der sich zu 90% in christlichen Händen befindet. Ich verweise auf ein Welthaus wie Avitis Bagradian, das in 12 europäischen Städten Niederlassungen, Büros, Vertreter besitzt. Was aber das Innere selbst anbetrifft. Die armenische Milet macht seit Jahrzehnten die Riesenanstrengung, das Reich aus altertümlicher Naturalwirtschaft heraufzuführen in eine neue Welt zeitgemäßer Bodenkultur und beginnender Industrialisierung. Und gerade für diese segensreiche Pioniertat wird es von der Rache der gewalttätigen Faulheit verfolgt und vernichtet. Exzellenz, nehmen wir an, Handwerk, Gewerbe, Hausindustrie, die im Innern rein armenisch sind, könnten durch Türken ersetzt werden. Wer aber ersetzt die vielen armenischen Ärzte, die an den besten Universitäten Europas studiert haben und die osmanischen Kranken mit der gleichen Sorgfalt pflegen wie ihre Volksgenossen? Wer ersetzt die vielen Ingenieure, Anwälte, Fachlehrer, deren Arbeit das Land unermüdlich vorwärts treibt? Unter den Armeniern gibt es gewiss eine beängstigende Menge von Intelligenz. Sind Sie wirklich ein Freund dieser Art von Intelligenz, Herr Lepsius? Ich nicht. Wir Türken besitzen von dergleichen Intelligenz wenig. Dafür aber sind wir die alte heroische Rasse, die zur Errichtung und Beherrschung des großen Reiches berufen ist. Über Hindernisse werden wir deshalb hinwegsteigen. Sie wollen ein neues Reich gründen, Exzellenz. Doch der Leichnam des armenischen Volkes wird unter seinen Grundmauern liegen. Kann das Segen bringen? Ließe sich nicht noch jetzt ein friedlicher Weg finden? Zwischen dem Menschen und dem Pestbazillus gibt es keinen Frieden. Sie bekennen sich also offen zur Absicht, den Krieg zur völligen Ausrottung der armenischen Milet benutzen zu wollen? Meine persönlichen Meinungen und Absichten sind voll inhaltlich in den Kommuniqués enthalten, die unsere Regierung zu diesem Gegenstand veröffentlicht hat. Wir handeln unter dem Zwang des Krieges und der Notwehr, nachdem wir die längste Zeit zugesehen und gewartet haben. Exzellenz, auch dieser Krieg geht einmal zu Ende. Und dann steht die Türkei vor der Notwendigkeit, Friedensverhandlungen zu führen. Möge dieser Tag für uns alle ein glücklicher Tag sein. Wenn er aber ein unglücklicher Tag ist, was dann, Exzellenz? Muss der verantwortliche Führer eines Volkes nicht auch für den Fall eines ungünstigen Kriegsendes Vorsorge treffen? In welcher Verhandlungslage aber wird sich die Ottomanische Friedenskommission befinden, wenn man sie mit der Frage empfangen wird, wo ist dein Bruder Abel? Eine höchst peinliche Situation. Und die Mächte des Sieges werden, was Gott verhüten möge, im Hinblick auf die große Schuld rücksichtslos die Beute verteilen. General Enver Pascha, wie wird sich in einem solchen Fall der größte Mann seines Volkes, der alle Verantwortung übernommen hat, dessen Wille allmächtig war, wie wird er sich dann vor diesem seinen eigenen Volk verteidigen? Ich danke Ihnen für diesen ausgezeichneten Hinweis. Aber wer sich in die Politik einlässt, muss zwei Eigenschaften besitzen. Erstens einen gewissen Leichtsinn oder, wenn Sie wollen, Todesverachtung, was ja dasselbe ist. Und zweitens den unerschütterlichen Glauben an seine Entschlüsse, wenn sie einmal gefasst sind. Ich beschwöre Sie, Exzellenz, lassen Sie es mit diesem heutigen Tag genug sein. Sie haben an dem inneren Feind, der es nicht ist, ein Exempel statuiert, wie es in der Geschichte nicht wiederzufinden ist. Hunderttausende leben und sterben auf den Landstraßen des Ostens. Machen Sie ein Ende heute. Befehlen Sie, dass die neuen Umsiedlungsweisungen zurückgehalten werden. Sagen Sie, es ist genug. Exzellenz, und ich werde nach meiner Rückkehr in Deutschland Ihren Namen preisen. Sie überschätzen meine Kompetenzen, Herr Lepsius. Die Durchführung eines solchen Regierungsbeschlusses ist Sache des Herrn Ministers des Inneren. Um diese Durchführungen handelt es sich ja. Nicht der Minister, nicht der Statthalter, nicht der Mutesaref führt die Befehle durch, sondern rohe, herzlose Subalterne und Unteroffiziere. Ist es vielleicht Ihr Wille oder der Wille des Ministers, dass ganze Landstriche von verwesten Leichen verpestet sind? Dass der Euphrat dick vor Toten ist? Diese Durchführungen sind mir bekannt. Ich schätze Ihre Kenntnis des Inneren und werde Ihre schriftlichen Vorschläge, was eine Verbesserung dieser Dinge anbelangt, gerne entgegennehmen und genau prüfen. Schicken Sie mich hinunter. Das ist mein erster Vorschlag. Nicht einmal der alte Sultan hat mir diese Bitte damals abgeschlagen. Geben Sie mir die Vollmacht, die Verschickungstransporte zu organisieren. Gott wird mir die Kraft schenken und Erfahrung besitze ich wie kein zweiter. Ich brauche keinen Piaster vom ottomanischen Staat. Alle notwendigen Geldmittel werde ich aufbringen. Deutsche und amerikanische Hilfsvereine stehen hinter mir. Ihre schätzenswerten Absichten interessieren mich, aber ich muss Sie selbstverständlich zurückweisen. Gerade diese Ihre Wünsche zeigen mir, dass wir uns bisher missverstanden haben. Wenn ich einem Fremden gestatte, den Armeniern Hilfe zu bringen, schaffe ich damit einen Präzedenzfall, der die Einmischung fremder Persönlichkeiten und damit ausländischer Mächte anerkennt. Ich mache also meine ganze Politik zunichte, die ja die armenische Milet darüber belehren sollte, welche Folgen die Sehnsucht nach fremder Einmischung hat. Die Armenier selbst würden sich nicht mehr zurechtfinden. Nein, mein Herr Lepsius, das ist unmöglich. Ich kann nicht gestatten, dass Ausländer diesen Leuten Wohltaten erweisen. Die Armenier müssen in uns allein ihre Wohltäter sehen. Ich mache Ihnen einen Gegenvorschlag, Herr Lepsius. Sammeln Sie Geld. Sammeln Sie bei Ihren Hilfsvereinen in Amerika und Deutschland viel Geld. Die aufgebrachten Mittel bringen Sie dann mir. Ich werde sie ganz in Ihrem Sinn und nach Ihrer Bestimmung verwenden. Doch mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich keine Kontrolle durch Deutsche und andere Ausländer dulden kann. Ich kann nicht annehmen, Exzellenz, dass diese Stunde, die Sie mir geschenkt haben, so ganz ergebnislos verlaufen soll. In Nordsyrien und an der Küste leben 100.000 Christen jenseits aller Kriegsereignisse. Exzellenz, sind gewiss der Ansicht, dass Maßregeln, die keinem Zweck entsprechen, besser unterbleiben. Seien Sie überzeugt, Herr Lepsius, dass unsere Regierung jede überflüssige Härte vermeiden wird. Der General lässt dem Gast den Vortritt. Er begleitet ihn sogar ein paar Schritte und schaut dann mit seiner leicht erstaunten Undurchdringlichkeit dem Schwankenden nach, der sich durch den weiten Gang mit den wehenden Türvorhängen wie ein Blinder weitertastet. Ah, Talat. Also der Deutsche war bei dir? Ja. Er hat ein bisschen mit dem Reichstag zu drohen versucht. Diese Deutschen fürchten ja nur das Odium der Mitverantwortlichkeit. Sie werden uns aber noch um ganz andere Dinge anbetteln müssen als um die Armenier. Hier die genauen Weisungen an Aleppo. Mittlerweile, denke ich, dürften die Straßen wieder leerer sein. Im Laufe der allernächsten Wochen werden Aleppo, Alexandrette, Antiochia und die ganze Küste abgehen können. Das Ziel der Deportation ist das Nichts. So. Im Herbst werde ich all diesen Leuten mit der größten Aufrichtigkeit antworten können. Die armenische Frage existiert nicht mehr. La question arménienne n'existe pas. Quelle est la Quelle est la comme Ertank anzor karink matrash chavertzil karink karink anink mazid eruchar kelelao kele ertank mare. Ein wandernder Teppich, aus blutigen Schicksalsfäden gewoben. Es ist immer dasselbe. Nach dem ersten Marschtag werden alle Männer im kräftigen Lebensalter von den übrigen Scharen getrennt. Da ist ein 46-jähriger Ingenieur. Man kann ihn von seiner Familie nur mit Kolbenstößen wegtreiben. Da wandert in einem anderen Transport ein Brautpaar. Sie sind noch sehr jung. Die Braut kommt auf den guten Einfall, ihren Geliebten in Frauenkleider zu stecken. Die List gelingt. Schon lachen die beiden Kinder in ihrer Seligkeit über die glückliche Verwandlung. In der Nähe einer größeren Stadt kommen ihnen fremde Tschetes, bewaffnete Freischärler, entgegen. Sie sind auf lustiger Frauenjagd begriffen. Das Paar wird in ein schmutziges Haus verschleppt. Dort entpuppt sich die Wahrheit schnell. Die Tschetes töten den Jüngling augenblicklich. Das Geschlechtsteil wird ihm abgeschnitten und in den Mund gesteckt. Nach dem grauenhaftesten Missbrauch wird das Mädchen nackt an die Leiche des Bräutigams gebunden, und zwar Kopf an Kopf, sodass sie das blutige Glied mit ihrem Gesicht berühren muss. Wandernder Teppich, aus Schicksalen gewoben, die niemand entwirrt. Da ist immer wieder die Mutter, die tagelang ihr verhungertes Kind in einem Sack auf dem Rücken trägt, bis sie ihre eigenen Verwandten bei den türkischen Gendarmen, den Saptiers, anzeigen, weil sie den Geruch nicht mehr ertragen können. Da sind die wahnsinnigen Mütter von Kemach, die Hymnen singend ihre Kinder von einem Felsen herab in den Euphrat werfen, mit leuchtenden Augen, als sei dies ein gottgefälliges Werk. In manchen Transporten ereignet sich oft auch gar nichts Besonderes. Keine bemerkenswerten Gräuel. Außer Hunger, Durst, Fußwunden, Krankheit und schließlich der Tod. Gabriel Bagradian setzte seine Erkundungszüge durch die Dörfer fort. Eines Tages überfiel er den Muhtar, den Ortsvorsteher von Johannoluk, Thomas Kebusyan in seiner Wohnstube. Sei offen mit mir, Thomas Kebusyan. Wie viel und was für Gewehre besitzt ihr? Jesus Christus, willst du uns ins Unglück stürzen, Effendi? Warum bin gerade ich eures Vertrauens nicht würdig? Meine Frau weiß es nicht, meine Söhne wissen es nicht. Nicht einmal die Lehrer wissen es, kein Mensch. Hat es mein Bruder, Avitis, gewusst? Deinem Bruder Avitis, er ruhe in Frieden, war es wohl bekannt. Doch der hat ja auch zu keiner Seele gesprochen. Sehe ich so aus, als ob ich nicht schweigen könnte? Wenn es herauskommt, werden wir alle umgebracht. 50 Mausergewehre und 250 griechische Karagewehre. Für jedes 30 Magazine, also je 150 Schuss. Das ist wirklich kaum der Rede wert. Und die Dorfmänner besitzen sonst keine Feuerwaffen? Das ist ihre Sache. Auf die Jagd gehen viele. Aber was haben denn ein paar hundert alte Büchsen mit Feuersteinschlössern für einen Wert? Ich danke dir, Thomas Kebusyan, für dein Vertrauen. Jetzt aber, da du mir alles gesagt hast, möchte ich noch wissen, wohin ihr das Zeug getan habt. Die Kisten mit den Gewehren und die Munitionsverschläge sind auf dem Friedhof von Johonoluk in regelrechten Gräbern beigesetzt, die erfundene Namensinschriften tragen. So, jetzt habe ich mein Leben in deine Hand gelegt, Effendi. Vielleicht hast du das wirklich getan, Thomas Kebusyan. Samuel Avakian bekam plötzlich neue Aufträge. Er wurde von Gabriel Bagradian zum Kartenzeichner ernannt. Jener Plan des Mossadegh nämlich, den Stefan schon im März auf Wunsch des Vaters begonnen hatte, gewann nun Bedeutung. Avakian sollte von dem Berg eine ganz genaue Karte größten Maßstabs in 3 Exemplaren ausführen. Der Student und Bagradian verbrachten nun ganze Tage auf dem Mossadegh, der von den Einheimischen Damlatschek genannt wird. Bagradian hatte alles zur rechten Stunde geplant. Im Haustor erwartete ihn bei seiner Rückkehr der türkische Sabçı Ali Nasif. Ich vergehe mich schwer gegen meinen Befehl. Du aber wirst mich nicht verraten, Effendi. Das Geld hast du genommen. Berichte. In 3 Tagen werden der Müdir und der Hauptmann von der Polizei in die Dörfer kommen. So. Und was werden sie uns Gutes in die Dörfer bringen? Der Polizeihauptmann und der Müdir? Ihr müsst fort von hier, Effendi. Ihr alle. Der Gouverneur und der Kaimalkam befehlen es so. Die Sabtis werden euch und eure Leute von Svetya und Antakya sammeln und nach Osten führen. Doch in Aleppo, das kann ich dir auch sagen, werdet ihr nicht lagern dürfen. Wegen der Konsuln geschieht das. Und du? Wirst du unter diesen Sabtis sein? Inshallah. Ich danke Gott, nein. Ali Nasif. Habe ich nicht 12 Jahre unter euch gelebt, als Kommandant des ganzen Bezirkes? Nun verliere ich euretwegen meine schöne Stellung. Oh, Undank. Unser Posten wird ganz und gar abgelöst. Wann wird man deinen Posten ablösen? Ich habe den Befehl, noch heute nach Antakya abzumarschieren. Der Müdür kommt dann mit einer ganzen Kompanie hierher. Nach dem, was du mir berichtest, Ali Nasif, werden die Dörfer 3 Tage lang ohne Bewachung sein. Oh, Effendi. Wenn du mich anzeigst, werde ich gehängt und bekomme dazu noch eine Tafel mit der Aufschrift Hochverräter über die Brust. Dennoch sage ich dir alles. 3 Tage lang wird kein Sabti in den Dörfern sein, weil die Posten in Antakya neu eingeteilt werden. Dann aber wird man euch noch einige Tage Zeit geben, um eure Sachen in Ordnung zu bringen. Als Gabriel Bagradian ins Pfarrhaus trat, erkannte er zu seiner großen Verwunderung, dass Ter Haygassoun die Katastrophe schon mehrere Stunden vor Ali Nasifs Bericht in Erfahrung gebracht hatte. In dem engen Zimmer waren auch bereits der Muhtar Thomas Kebusyan, die 6 anderen Oberhäupter der Dorfgemeinden des Bezirks, 2 verehelichte Volkspriester und Pastor Nohudian aus Bityas versammelt. Gabriel Bagradian, ich habe von diesem Muhtas hier gefordert, dass Sie gleich nach Ihrer Rückkehr in die Dörfer die Gemeinden zusammenrufen. Noch heute, und zwar so schnell wie möglich, soll alles, was erwachsen ist, hier in Johonoluk zusammenkommen. Wir werden eine große Versammlung abhalten, in der über alle Mittel beschlossen wird, die zu ergreifen sind. In dieser Versammlung sollen die Gemeinden Leute wählen, zu denen sie Vertrauen haben und die die Führung übernehmen. Die Ordnung ist die einzige Waffe, die uns bleibt. Wenn wir auch draußen Führung und Ordnung behalten, dann werden wir vielleicht nicht sterben. Mein Garten ist durch eine hohe Umfassungsmauer abgeschlossen. Diese Mauer hat nur 3 versperrbare Türen. Platz gibt es für 10.000 Menschen. Wir sind wie in einer starken Festung. Samuel Avakian war tief betroffen, als er sah, wie sich die seit Wochen zusammengetragenen geheimnisvollen Striche, Kreuze, Wellenlinien auf den 3 Karten zu dem sinnvollen Gebilde eines großen Kriegsplanes ineinander fügten und sich nun als ein scharf durchdachtes Verteidigungssystem entpuppten. Stadtmulde, Schüsselterrasse, Kommandokuppe, Beobachter 1, 2, 3, Südbastion. Sie saßen in Bagradians Arbeitszimmer, das abgesperrt war, mochte rufen und klopfen, wer wollte. Es wurde nicht geöffnet. Ich habe alle Hoffnungen der Welt. Die türkischen Soldaten kenne ich. Die besten Leute sind an den Fronten. Was sich aber an Landwehr, Saptjes und Irregulären an den Kasernen von Antiochia herumtreibt, das ist Lumpenpack und nur zu ungefährlichen Verbrechen verwendbar. Bei uns kommen bestenfalls 1.000 Männer in Betracht. Wie es mit Gewehren und Munition steht, weiß ich nicht. In jedem türkischen Nest liegt Militär. Nicht nur in Antakya, sondern überall. Wir sind ein Volk von 5.500 Menschen. Wir haben kein Erbarmen zu erwarten, sondern nur den langsamen Tod. Der Musadak aber lässt sich nicht so leicht einschließen. Werden aber diese 5.000 dasselbe wollen wie Sie, Effendi? Wenn Sie es nicht wollen, so verdienen Sie den gemeinen Tod im mesopotamischen Dreck. Ich aber will gar nicht leben, ich will gar nicht gerettet werden, ich will kämpfen. Ich will so viele Türken töten, als wir Patronen haben. Ich will nicht leben, sondern einen Wert haben. Gut. Gut, wir werden uns eine Zeit lang verteidigen. Und dann? Und dann werden wir binnen 24 Stunden noch unzählige Probleme zu lösen haben. Ja. Wo kommt die Fleischbank hin? Wo das Munitionsdepot? Wo das Lazarett? Was für eine Art von Unterkünften soll errichtet werden? Quellen gibt es genug. Wie aber wird die Wasserversorgung am besten gehandhabt? Hier sind einige Zettel, auf denen ich eine Dienstordnung für die Waffenmannschaft schon entworfen habe. Machen Sie eine Reinschrift davon, Avakian. Wir werden sie brauchen. Vorläufig ist alles noch Theorie. Doch ich bin überzeugt, dass sich der größere Teil verwirklichen lässt. Gehen wir zur Versammlung. Ja. Menschliche Gnade gibt es nicht mehr. Christus, der Gekreuzigte, fordert die Nachfolge seines Leidens. Es bleibt für uns gar nichts anderes übrig, als zu sterben. Es fragt sich nur, wie. Wie sterben? Ich weiß, wie ich sterben werde. Nicht wie ein wehrloser Hammel. Nicht auf der Landstraße nach Deir es-Sor. Nicht im Kot der Deportationslager. Nicht am Hunger. Und nicht an der stinkenden Seuche. Nein, auf der Schwelle meines Hauses werde ich sterben, mit der Waffe in der Hand. Dazu wird mir Christus helfen, dessen Wort auch ich künde. Und mit mir soll mein Weib sterben und das Ungeborene in ihr. Warum tot? Wenn Gott uns hilft, werden wir nicht sterben. Ich spreche nicht als ein leichtsinniger Narr zu euch, sondern als ein Mann, der den Krieg erlebt hat. Als Offizier. Ich bin ebenfalls für Verteidigung bis zum letzten Blutstropfen. Dafür aber gibt es bessere Plätze als das Tal und die Dörfer. Seht den Berg und erinnert euch der alten Geschichten, in denen der Damlatschek den verfolgten Armeniersöhnen Zuflucht und Schutz geboten hat. Den Berg zu verteidigen genügen einige hundert entschlossene Männer und ebenso viele Gewehre. Diese Männer und diese Gewehre haben wir. Wir können uns mehrere Wochen, ja Monate halten. Wer weiß, vielleicht gibt es Gott bis dahin, dass der Krieg zu Ende ist. Dann werden wohl auch wir erlöst sein. Wenn der Friede aber nicht kommt, so haben wir doch noch immer das Meer im Rücken. Zypern mit seinen englischen und französischen Kriegsschiffen ist nahe. Sollte aber Gott unseren Untergang beschlossen haben, so wird es zum Sterben immer noch Zeit genug sein. Und dann werden wir uns nicht selbst verachten müssen als wehrlose Hammel. Christus befiehlt uns, der Obrigkeit zu gehorchen. Christus befiehlt uns, dem Übel nicht zu widerstreiten. Mein Amt ist das Evangelium. Ich kann als Hirte meiner Herde keiner Widersetzlichkeit zustimmen. Wer aber kann behaupten, dass unsere Austreibung unbedingt das Ende nehmen muss, wie Thea Haigasun und Adam Thomasian es weissagen? Sind Gottes Ratschlüsse nicht auch für sie unerforschlich? Hat der Herr nicht die Macht, uns Hilfe von allen Seiten zu senden? Ist es nicht möglich, dass die Rettung, während wir verzweifeln, schon unterwegs ist? Findet sie uns hier nicht, so wird sie uns vielleicht in Aleppo finden. Geschieht in Aleppo nichts, so wollen wir auf die nächste Station hoffen. Unser Leib wird bitter leiden, aber unsere Seelen werden frei sein. Wenn wir zwischen einem schuldlosen und einem sündhaften Tod zu wählen haben, warum sollen wir den sündhaften Tod wählen? Zwei Vorschläge sind gemacht worden. Andere Wege als diese beiden gibt es für uns nicht. Jedem von euch steht es völlig frei, den Seinen zu wählen, wie es ihm Verstand und Wille vorschreibt. Pastor Arutyun Nohodian wird die Güte haben, sich dort auf dem freien Hof jenseits der Hanfschnur hinzustellen. Wer die Ansicht des Pastors teilt, wer in die Verbannung gehen will, der möge zu ihm treten. Wer aber auf Seiten Gabriel Bagardians ist, der bleibe dort stehen, wo er steht. Niemand beeile sich. Wir haben Zeit. Tiefe Stille plötzlich. Der Pastor stapfte mit kleinem, zögernden Tritt zu der Stelle, die Thea Haigasun ihm bezeichnet hatte. Seine vom Weinen geschüttelte Frau folgte. Wiederum eine noch länger gedehnte und noch hohlere Frist, in der kein Wort fiel. Dann lösten sich ein paar Menschen aus dem Kern der Menge. Erst waren es nur wenige, die Ältesten der protestantischen Gemeinde von Bityas mit ihren Frauen. Mit der Zeit aber wurden es immer mehr, die sich für die Verbannung entschieden, bis der Pastor am Ende fast seine ganze Herde beisammen hatte. Junge und Alte. Dieser schlossen sich überdies noch einige Personen aus den anderen Dörfern an. Thea Haigasun ging auf Pastor Nohudian und seine Schar zu, blieb in einiger Entfernung stehen und verbeugte sich tief. Ihr werdet für uns immer heilig sein. Mögen auch wir heilig sein für euch. Die Nacht des Musa Dag saugte schnell die Julidämmerung auf. Im großen Empfangszimmer hatten sich die Führer des Volkes versammelt. Gabriel Bagradian spürte sofort die brenzlige Luft der Mutlosigkeit, die von einem Teil dieser Gemeinschaft ausging. Es ist nicht nur der Wille des Volkes dort draußen, das Ihnen die meisten Stimmen gegeben hat, Herr Haigasun. Es ist der Wille von uns allen, den ich hier ausspreche. Wir bitten Sie, das Oberhaupt unseres Kampfes zu sein. Wir wollen Ihnen alle in die Hand geloben, dass wir uns bei den Beschlüssen, die wir treffen, bei Vorkehrungen, die wir anordnen, Ihrem entscheidenden Wort ohne Widerspruch unterwerfen werden. Vor 2 Stunden ist die Sonne untergegangen, meine Freunde. Wir haben nur 6 kurze Stunden Zeit, um die ganze innere Arbeit fertigzustellen. Schon in den ersten Stunden des morgigen Tages sollen alle, die jung und kraftvoll sind, auf den Damlacek hinauf und mit dem Bau der Schanzwerke beginnen. Ich bitte euch daher, mit der Zeit Haus zu halten. Ich schlage vor, dass man die einzelnen Lebensgebiete voneinander trennt. Und für jedes ein eigenes Komitee bestimmt, das jeweils von einem Mann geführt wird, den Thea Haigasun zu benennen hat. Diese Führer werden dann miteinander einen engeren Rat bilden, der die eigentliche Leitung der Dinge in Händen hält. Es handelt sich hierbei um 5 Gebiete. Erstens um die Verteidigung. Das zweite ist das Gebiet des Rechtes, das allein Terher Gasun zusteht. Die innere Ordnung kommt danach, ferner alles, was mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängt. Und zuletzt die Angelegenheiten der verschiedenen Gemeinden, die dem Ganzen gegenüber zu vertreten sind. Diese einzelnen Gruppen sollen in den nächsten Stunden ihre Sache fördern, soweit es geht. Gegen morgen wird dann eine kurze Sitzung des Großen Rates genügen, um die Ergebnisse zu genehmigen. Bevor wir mit der Arbeit beginnen, gilt es, an die Bergung dessen zu denken, wovon unsere ganze Zukunft abhängen wird. Noch liegen die 50 Mauser und die 250 Kara-Gewehre in ihren Gräbern auf dem Friedhof bestattet. Es war eine saure Arbeit, bis schließlich gegen Morgen eine geheimnisvolle Karawane durch die toten Ortschaften Asir und Bityas sich auf den Bergpass im Norden hin bewegte. Derweil hatten die Männer der einzelnen Ausschüsse entsprechende Arbeit geleistet. In groben Umrissen standen die Kampf- und Lebensbedingungen fest. Schon waren die Namen der Kriegsmannschaften ausgeschrieben, die Mengen und Sorten der verfügbaren Nahrungsmittel annähernd berechnet. Ferner hatte man den Bau einer Laubhüttenstadt, die Errichtung eines Lazarettschuppens und einer größeren Regierungsbaracke vorgesehen. Als der Tag aufzublinzeln begann, verfiel alles in ein tiefes Schweigen. Ich glaube, wir haben in dieser Nacht unsere Pflicht getan und nichts ist vergessen worden. Nein. Eines ist vergessen worden, und zwar das Notwendigste. Der Altar. In der Mitte der neuen Ansiedlung ist ein großer Altar aus Holz zu errichten. Als heilige Stätte der Gottesdienste und Gebete. 2 Tage später, kurz nach Sonnenuntergang, brach das Volk der 7 Dörfer sippen- und familienweise auf, um schwer beladen auf den verschiedenen, jeweils nächstgelegenen zuwegenden Berg emporzustreben. Gabriel Bagradian, der sich auf einer Böschung des Karrenweges, der zum Nordsattel emporführte, niedergelassen hatte, ließ die keuchenden, schwer gebeugten Gruppen an sich vorüberziehen. Er lehnte sich gegen die Eiche in seinem Rücken und rauchte. Da stieg aus der Finsternis noch ein äußerst verspäteter Nachzügler empor. Gabriel sah eine Laterne, einen Mann und einen hochbepackten Esel. Das Tier brach bei jedem Schritt unter der Last beinahe zusammen. Doch auch der Mann schleppte einen gewaltigen Sack, den er alle 2 Minuten wildkeuchend auf den Boden setzen musste. Gabriel erkannte den Apotheker Krikor erst, als der Sack zu seinen Füßen niederplumpste. Sie hätten den Drogensack meinen Leuten mitgeben können, statt ihre ganze Apotheke selbst zu schleppen. Na, das hier, das hat mit der Apotheke nichts zu tun. Die habe ich schon vor vielen Stunden raufgeschickt. Verzeihen Sie meine Irrtum, Apotheker. Ja. Ist das hier Ihr ganzer Proviant? Ja, das ist mein Proviant, Bagradian. Leider aber nicht mein ganzer, weil... Sehen Sie, einmal war der erhabene Gregor von Nazianz bei dem vornehmen Heiden Tertullianus zu Tisch geladen und die sprachen dann über die gute Ernte und über das herrliche Weizenbrot, das sie brachen, und ein Sonnenstrahl lag auf dem Tisch. Und da hob Gregor von Nazianz sein Brot in der Hand und sagte zu Tertullian: Gastfreund, wie müssen wir Gott für sein Geheimnis danken? Denn siehe, dieses wohlschmeckende Brot hier ist nichts anderes als dieser gelbe Sonnenstrahl, der sich auf dem Feld in Weizen verwandelt hat. Aber da stand Tertullianus auf und nahm ein Werk des Dichters Virgilius aus seiner Bibliothek und sagte zu Gregor: Gast, wenn wir Gott schon um eines Brotes willen loben, wie erst müssen wir ihn für dieses Buch hier preisen? Denn siehe, dieses Buch ist der verwandelte Lichtstrahl einer weit höheren Sonne als dieser da, deren Strahlen man auf einem Tisch sehen kann. Und Ihre ganze Bibliothek, Apotheker Krikor? Dies kann ja hier nur ein kleiner Splitter sein. Haben Sie die Bücher vergraben? Nein, Ich hab sie nicht begraben. Bücher sterben in der Erde. Ich hab sie gelassen, wo sie sind. Madame Juliette? Thea Haigasun wünscht, Sie zu sprechen. Gonzac, würden Sie bitte für Thea Haigasun einen Stuhl aus dem Zelt heraustragen? Nein, leider darf ich nicht viel Zeit verlieren. Madame, Ihre Güte ist bekannt. Ich bitte Sie daher, dem armenischen Volk die Ehre zu erweisen und folgenden Auftrag zu übernehmen. Es ist notwendig, dass von der vorspringenden Felsterrasse auf der Steilseite des Berges eine sehr große weiße Fahne mit einem roten Kreuz ins Meer hinausweht, um den Schiffen, die Gott in seiner Gnade senden möge, Kunde von dem Elend zu geben. Darum muss die Fahne auch eine Aufschrift in französischer und englischer Sprache tragen. Christen in Not, Hilfe. Würden Sie mit Hilfe anderer Frauen die Herstellung dieser Fahne übernehmen? Ich würde mich der Sache annehmen, ja. Danke, Madame. An diesem, dem ersten Tag des Musadag, flogen die Grabenarbeiten frisch von der Hand. Es bestand gute Aussicht, dass man noch vor Einbruch der Nacht mit den wichtigsten Befestigungswerken zu Ende kommen werde. Die Menschen, von ihren Sorgen und Mühen besessen, hatten des scheeläugigen Wetters nicht Acht. Der plötzliche Überfall des Himmels gelang daher vollkommen. 4, 5 einherratternde Sturmstöße wie ein kurzes Kriegsmanifest. Und schon ritt das blitzschnelle, blitzreiche Südgewitter die rasselnde Attacke, alles in seinen dicht erstickenden Staub hüllend. Die Matten, die Decken, die Betten, die Kissen, die Laken, die Tücher, die Töpfe, die Krüge, die Lampen, das Leichte, das Schwere, alles. Alles klirrte und wimmerte auf, wurde gestürzt, im Kreise gedreht oder davongetragen. Auch die Menschen schrien auf, begannen die boshaft entwischenden Sachen zu jagen, stießen einander an, zertraten das Gut des Nächsten. Die Munition! Glücklicherweise hatte Gabriel Bagradian die Patronenverschläge in das Scheichzelt bringen lassen. Und Thomas Kebusian hatte für die Trockenhaltung des unverarbeiteten Pulvers vorgesorgt. Und die Lebensmittel! Die Männer stürzten schreiend zum Depotplatz. Zu spät. Die Fladen waren in klebrigen Teig verwandelt. Die Brotlaibe in aufgebrochene Schwämme. Alle Mehlsäcke qualmten wie gelöschter Kalk. Und diese Vernichtung war das schwerste Unheil. Der größte Teil des Salzes zerlief in der Erde. Warum, Gott, machst du die menschliche Vorausberechnung von unschuldig Verfolgten binnen 10 Minuten zu Schanden? Dies, bevor noch der erste Tag des Musadag zu Ende gegangen ist. Pastor Aram Thomasian saß auf einem Speerposten, den die Kundschaftergruppe der Knaben in der Krone einer uralten Eiche errichtet hatte. Von diesem Punkt aus konnte man mit dem Feldstecher Kirchplatz und Dorfstraße der großen Ortschaft Bityas genau überschauen. Die Gemeinde Nohudians stand abmarschbereit vor der Kirche. Die Überraschung, bis auf Bityas alle Armeniernester leer zu finden, mochte der Grund sein, warum Müdür und Polizeivogt die Ausstoßung vom Samstag auf den heutigen Sonntag verlegt hatten. Aram, das ist kein puppenhaftes Schauspiel, sondern dein eigenes Schicksal. Das gleiche Bild wie in Setun. Die Sabtiers schwingen ihre Knüppel und Gewehre. Vielleicht schlagen sie schon jetzt mit ihren Knuten drein. Ein kranker, sterbensmatter Menschenwurm, eine schwärzliche Raupe mit zitternden Fühlern, Borsten und Füßchen, die sich zertreten durch die Landschaft windet, ohne vom Fleck zu kommen. Danach lagen die Dörfer 3 Tage lang still und verödet da. Vielleicht würde sich doch alles glücklich lösen. Der Weltfriede demnächst geschlossen und die Rückkehr ins Leben gesichert. Auf der Straße von Antiochia nach Svetia große Staubwolken. Viele, viele Soldaten, 4 Abteilungen. Dahinter Sabtiers und eine große Menschenmenge. Fast 400 Gewehre. Sie sind hinter Bityas gegen Nordwesten auf den Berg zugeschwenkt. Großer Alarm! Jeder Kämpfer erhält 3 Patronenmagazine. Also nur 15 Schuss. Keine Kugel umsonst. Sollte der Kampf auch 3 Tage dauern. Jeder muss mit seinen 3 Magazinen auskommen. Spart, sonst sind wir verloren. Und das Allerwichtigste. Das Feuer wird nur auf meinen Befehl eröffnet. Wir müssen die Türken, die von uns nichts wissen werden, bis auf 10 Schritt herankommen lassen. Und dann ruhig auf die Köpfe zielen und ruhig schießen. In der nächsten Stunde wollen wir hier auf dem Damlacek das Verbrechen an unserem Volke rächen. Wir wollen den Türken beweisen, dass wir in unserer Schwäche ihnen noch 100-mal überlegen sind. Und jetzt denke jeder von euch an das Grässliche, das sie uns angetan haben und sonst an nichts. Bajonett auf! Erster, 2. Zug in Schwarmlinie, mir nach! 3., 4. Zug in Schwarmlinie, mir nach! Was ist? Nieder! Nieder! Nieder! Deckung suchen! Deckung suchen! Nieder! Nieder! Als Bagradjan sah, dass die Türken eine Frontwendung gegen die Felsseite durchzuführen versuchten, gab er den Männern des Langen Grabens das Galoppzeichen. Die Zehnerschaften stürzten mit Gebrüll vor und überschütteten die neue Türkenfront mit einem Kugelhagel, ohne sich hinzuwerfen, ohne der Munition mehr zu achten. Die Flucht der bergabrasenden Türken kam nicht einmal am Fuße des Damlacek ins Stocken, sondern erst auf dem Kirchplatz von Bityas, wo sie sich endlich sammelten. Bimbashi Effendi, es müssen 10.000, 20.000 Armenier sein, die sich auf den Höhen des Musadak in den stärksten Befestigungen verborgen halten. Sie haben offensichtlich schon seit Jahren so viel Waffen, Munition und Proviant gesammelt, dass sie ohne jede zeitliche Begrenzung Widerstand leisten können. Ich habe mit eigenen Augen 2 eingebaute Maschinengewehre gesehen, die außer der 10-fachen Übermacht den unheilvollen Ausgang entschieden haben. Maschinengewehre. Jawohl. Das Unglück ist wegen eurer Dummheit und eures Leichtsinns geschehen. Denn das Reglement befiehlt, dass man eine feindliche Stellung vor dem Angriff auskundschaftet. Nun aber, da die Sache so schlimm ausgefallen ist, frage ich den Kaimakam, was willst du haben? Sollen noch mehr unserer Leute geopfert werden? Oder sollen wir diese Hunde auf ihrem Berg ruhig verkommen lassen? Was schaden sie uns? Die Verfluchten haben sich selbst deportiert. Darum glaubt mir, am klügsten ist es, zu schweigen. Bimbashi Effendi, erlaube, dass ich mich gehorsamst über deine Worte verwundere. Wie können wir dieses schwere Unglück verheimlichen, in dem ein Kompaniekommandant, 3 Offiziere und an die 100 Mann ermordet worden sind? Es ist schon ein unverzeihliches Versäumnis, dass wir einige Stunden mit der Meldung gezögert haben. Ich werde gleich nach dieser Konferenz und auf deinen Befehl den Rapport an das Generalkommando verfassen. Ich will die Geschichte im eigenen Wirkungsbereich liquidieren. Wie willst du sie liquidieren? Wenn deine Saptis auf dem Transport sind und die Soldaten an der Front. Dir aber befehle ich, Yüzbaschi, dass du in dem Rapport an das Generalkommando 4 Bataillone und 1 Gebirgsbatterie forderst. Denn ohne Truppen und Artillerie können wir einen großen Berg nicht belagern. Die scharfen Rückäußerungen auf den Rapport trafen erst nach 5 Tagen ein. Der Mossadegh habe, so lauteten die Befehle, mit den vorhandenen Mitteln und unter allen Umständen unverzüglich geräumt zu werden. Das einzige Zugeständnis an den Bimbashi bestand aus 2 10 cm Feldhaubitzen. Die Geschütze trafen am 7. Tag, das war der 12. August, am Bestimmungsort ein. Derweil bürgerte sich der Alltag auf dem Mossadegh über Erwarten schnell ein. Er war jedoch von dem gemächlichen Alltag des Tals sehr verschieden und voll von Reibungen und Härten. Vor allem, weil alle nur mit einer einzigen Mahlzeit am Tag ihr Auskommen finden mussten. Wir müssen für einen Abend der einfältigen Vergnügungen und des lustigen Vergessens sorgen. Possenreißer und Geschichtenerzähler gibt es im Lager genug. ebenso Tanzmusikanten in großer Menge. Jeder zweite Mann zupft den Tar oder die Sass-Gitarre. Auch die Kamantscha-Geige und Flöte haben ihre Spieler. Von der Handtrommel ganz zu schweigen. Juliette half jeden Morgen 3 oder 4 Stunden im Lazarett schuppen. So lange zumeist, bis die Kranken ihr Mittagessen bekommen hatten. Um diese Zeit wurde sie gewöhnlich von Monsieur Gonsac-Maris abgeholt. Gonsac hatte es vor vielen Monaten zur gesundheitlichen Erholung nach Johonoluk verschlagen und er war ein gern gesehener Gast gewesen in der Villa Bagradian. Als griechischer Journalist mit amerikanischem Pass hatte er die Armenier auf eigenen Wunsch mit auf den Musardag begleitet und war keiner Pflicht unterworfen. Er hatte eine solche vom Führerrat auch nicht erbeten und benutzte seine Zeit dazu, auf der Meerseite des Damlatschek einige wunderschöne Naturwege, Aussichtspunkte und Ruheplätze zu entdecken. Juliette und Gonsac saßen jetzt täglich zu den verschiedensten Stunden auf den luftigen oder geschützten Plätzen. Beide fühlten sich allein. Und wer wollte sie, die Fremden, auch vermissen? Dieser Landstrich ist ebenso schön wie dergleichen berühmte Örtlichkeiten an der Riviera. Haben Sie Heimweh, Gonsac? Wie viele Frauen waren bei der Künstlertruppe, die Sie bis Alexandrit begleitet haben? 18 oder 20 werden es gewesen sein. Es waren doch gewiss auch junge und hübsche darunter. Ist Ihnen eine nahe gestanden, Gonsac? Artisten führen ein ernstes und nüchternes Leben. Und für Kokotten bedeutet die Liebe eine Arbeitsleistung, die sie nicht überflüssig verschwenden. Sie haben sich einige Monate lang in Alexandrit aufgehalten. In einer kleinen, schmutzigen Hafenstadt. Alexandrit ist gar nicht so lächerlich, wie Sie meinen, Juliette. Es gibt dort einige sehr kultivierte armenische Familien mit schönen Häusern und großen Gärten. Ach so, ich verstehe. Eine dieser Familien war der Grund ihres langen Aufenthalts. Ich hatte für eine junge Dame in Alexandrit Neigungen gefasst und daher meinen Vertrag mit der Varieté-Gesellschaft gebrochen. Aber die Geschichte ist ein Irrtum gewesen und nun versunken und vergessen. Sie hat nur einen einzigen Zweck gehabt. Mir über Beylan den Weg nach Johonoluk zu weisen, den Weg in die Villa Bagradian. Gonsac. Was war das? Die Türken hatten diesmal ihren Schlag feldmäßiger und listiger vorbereitet. Die Taktik hatte in einem völlig gedeckten Aufmarsch und in einem überfallartigen Zugriff zu bestehen. Beides gelang vortrefflich. Der Bimbashi-Militärkommandant hatte seine Armee in 2 ungefähr gleichwertige Einheiten geteilt, die unabhängig voneinander operieren sollten, eine Nord- und eine Südeinheit. Die von der Südeinheit angegriffene Südbastion und der Deserteur Sarkis Kilikian hatten heute ihren großen Tag. Obwohl die Befehlsverhältnisse auf der Südbastion durchaus nicht geklärt waren. Bagradian hielt diesen Punkt weit weniger bedroht als Nordsattel und Eichenschlucht. Deshalb hatte er auch in die Besatzung der Bastion alle Deserteure und Pseudodeserteure gesteckt, die er dem Volk möglichst fernhalten wollte. In dem Augenblick, da das Haubitzfeuer begann, versagte Lehrer Oskanjan, dem vom Kriegskomitee eingesetzten Oberaufseher, die Stimme. Sofort versammelten sich die Deserteure und auch die übrigen Zehnerschaften um den Deserteur Sarkis Kilikian als das natürliche Oberhaupt. Kilikian schritt inmitten des Haufens die Verteidigungswerke ab und bezeichnete mit der Hand diejenigen, die er zur Besatzung des Felsturms, der Abwehrmauern und Nebenschanzen bestimmte. Als die Türken die Mitte der Steinhalde erreicht hatten, stieß er einen langen Pfiff aus und die Sturmwitter donnern gegen locker aufgehäufte Mauern. Der Damlatschek selbst hat sich vom Anker gerissen und kam in Fahrt. Die Die halbe Südgruppe des türkischen Korps wurde getötet und verwundet. Als sich kein Steinchen mehr bewegte, pfiff Kilikian zum zweiten Mal. Unter seiner Führung spazierte die Besatzung gemächlich die Bergstufen hinab, machte allen türkischen Verwundeten mit größter Ruhe den Gar aus und raubte die Toten bis auf die Haut aus. Auf dem Nordsattel indes gestaltete sich die Schlacht sehr hart und unglücklich. Nach einer Stunde langsamen Sperrfeuers hatten 4 Volltreffer der Haubitzen einen Teil des großen Riegelgrabens zerstört. Und 3 verstümmelte Leichen und einige Schwerverwundete lagen auf der Erde. Zu spät gab Gabriel Bagradian den Rückzugsbefehl in die Reservestellung. Doch war er klug genug, diesen auf der nicht einsehbaren Feldseite durchführen zu lassen. Die Granaten fielen jetzt im Zeitabstand von je 1 Minute auf den ersten Graben. Da sich dort nichts mehr rührte, hielt ihn der Bimbashi für sturmreif. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Hinter uns das offene Lager, die Frauen, die Kinder, unser Volk. Und wartet, bis keine Kugel mehr fehlen kann. Und so war es. Nachdem die Armenier-Söhne die 5 Patronen der Magazine verschossen hatten, luden sie nicht mehr von neuem. Wie auf einen einzigen scharfen Befehl schwangen sie sich aus dem Graben. Stumm und schwer warfen sich 400 Männer jeden Alters auf die entsetzte Türkenjugend. Ein finster, wogender Nahkampf, Mann gegen Mann. Die Reserve griff zu ihren Krampen, Hacken und Äxten. Auch die freien Zehnerschaften strömten gegen Norden. Die regellose Übermacht, die von allen Seiten mit Wahnsinnsheulen einbrach, entschied die Schlacht binnen weniger Minuten. Wir sollten die Möglichkeit eines Angriffs auf die beiden Geschütze in Erwägung ziehen. Auf gar keinen Fall. Entweder geben die Türken ihre Unternehmung auf, dann werden sie die Haubitzen wieder ins Tal schaffen, oder sie haben einen neuen Plan, dann werden sie in der Nacht einen Stellungswechsel durchführen. In beiden Fällen ist ein Angriffsversuch überflüssig und höchst gefährlich. Denn eine starke Geschützbedeckung, vielleicht sogar ein ganzer Zug Infanterie, könnte aus der Deckung heraus die größte Verheerung anrichten. Ich will kein einziges Armenierleben mehr aufs Spiel setzen. Ich bin anderer Meinung. Wenn wir die beiden Geschütze außer Gefecht setzen... Thomas Kebusian, auch du bist übermüdet und zu nichts Rechte mehr brauchbar. Schluss, geh schlafen. Nach einigen Stunden werden wir weitersehen. Stefan, sein Vorbild Haik und die anderen Knaben der Jugendkohorte hatten atemlos der Beratung der Männer zugehört. Könnten wir nicht... Was? ...einen Kundschaftergang unternehmen? Haik und 2 der tüchtigsten Späher kletterten auf Katzensohlen den Felsgrat jenseits des Sattels entlang. Stefan folgte ihnen etwas schwerfälliger. Er und Haik trugen Gewehre und Patronen bei sich. Ein fälliger Zwist war zwischen diesen beiden heute auszutragen. So oft nämlich Stefan behauptet hatte, er könne auf 50 Schritt aus einer Spielkarte den Kopf der Figur herausschießen, war Haik kalt und höhnisch geworden. Stefan, du bist immer derselbe Aufschneider. Nur 14 schlafende Kanoniere zählten sie und nur einen einzigen Wachposten. Stefan zielte sehr lange und ohne Erregung auf die im Mond leuchtende Stirn des Wächters und sah, mit sich zufrieden, den Mann zusammenbrechen. Als die Schläfer aufsprangen, nicht wissend, was hier vorging, zielte er schneller, aber um nichts unsicherer. Die 15 Türken waren Redifs, ältere Männer, die von dem Sinn dieses Feldzugs kaum eine Ahnung hatten. 5 Kameraden wälzten sich schon in ihrem Blut, der Feind war unsichtbar. Da stürzten sie in kopfloser Flucht davon auf Nimmerwiedersehen. Die Haubitzen, die Protzen, die Munitionswagen, die Geschossverschläge, die Karabiner waren keine 3 halben Stunden später, trotz der unglaublichen Bodenhindernisse, dort in Stellung gebracht, wo Gabriel Bagradian sie haben wollte. So rächte ein 14-jähriger Knabe mit 5 Patronen die millionenfache Ausrottung seines Stammes an harmlosen, zu den Waffen gezwungenen Bauern. An den Unrechten also, wie es ja der Krieg und die Rache immer mit sich bringen. Zachor-Torera, Zamran-Namana, Gukanugeta. Zachor Torera Zamranama Nagukanuketa. Vahat eluche vechkunena. Die 40 Tage des Musa Dag. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Erster Teil: Das Nahende und die Kämpfe der Schwachen. Es sprachen Gabriel Bagradian, Alexander Fehling, Thea Heigersohn, Vincent Leitersdorf, Johannes Lepsius, Josef Ostendorf, Enver Pascha, Robert Galinowski, Juliette Bagradian, Valerie Ceplanova, Aram Thomasian, Christian Grashof, Thomas Kebusian, Peter Kurt, Agari Fat Bereket, Edgar M. Bölke, Samuel Avakian, Lukas Rüppel und als Erzähler Sebastian Blomberg. In weiteren Rollen Isaac Dentler, Nico Eleftheriadis, Horst Hildebrand, Thomas Huber, Torben Kessler, Oliver Kraushaar, Florian Krob, Andreas Leupold, Sebastian Miro, David Rott, Andreas Helgi Schmid, Berthold Tötzke und Stefan Viering. Musik Araik Bartikian und David Kuck-Hermann. Gesang Meliné Popovian. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder sowie Martin Selig und Alexander Brennecke. Regieassistenz Christina Hoch. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk 2015. Taparakan Gukanukerta. Ankit tsegera taparakan Gukanukerta. Dramaturgie Andrea Oetzmann.